Viele Betriebe der DVJK erfüllen den Plan für den 200-Tage-Kampf fahrfristig. Das Vereinigte Vinylenwerk Acto Fibra erfüllte den Plan für die Produktion von Vinylen und Polyvinylchlorid für den 200-Tage-Kampf in 100 Tagen fahrfristig und steigert die Produktion weiter. Der kriegsversehrte Betrieb für Plastikgebrauchsgüter Hamhung beendete bis zum Ende August den Plan für den 200-Tage-Kampf mit 101,8% und den Jahresvolkswirtschaftsplan mit 120,3%. Das Pyongyang Kabelwerk 326 erfüllte bis zum 6. Oktober den Plan für den 200-Tage-Kampf und das Werk für Elektrogeräte der Jugend Hamhung bis zum 10. Oktober fahrfristig den Jahresvolkswirtschaftsplan. Im Wolle-Textilfabrik Hamhung vermehren sich die Personen, die den Jahresplan, den Plan für 2 Jahre und den für 3 Jahre erfüllt haben. Hier verdoppelte sich die Produktion im Vergleich zum letzten Jahr. Der Strickwarenbetrieb Hamhung beendete bis zum Ende Oktober sowohl den Plan für die industrielle Bruttoproduktion des Jahres als auch die Pläne nach den Kennziffern. Die Konfektionsindustrieverwaltung der Stadt Pyongyang erfüllte bis zum Ende Oktober den Plan für die industrielle Bruttoproduktion des Jahres mit 130% und die Pläne nach den Kennziffern mit 100%.